ein Tier auf der Wacht, neben seine Kameraden, den die Kugel tödlich traf, neben seine Kameraden, den die Kugel tödlich traf. Leise flüstern deine Lippen, du mein Freund, wirst wieder heim. Es ist die teure Heimat wieder, kehrt in meine Dörflein ein. Es ist die teure Heimat wieder, kehrt in meine Dörflein ein. In den Dörflein wohnt in der Mitte steht ein kleines weißes Haus, längst umrannt von großen Nelken. Drinnen wohnt meine Braut, längst umrannt von großen Nelken. Drinnen wohnt meine Braut. Nimm den Ring von meine Finger, nimm den Ring von meine Hand, drück auf ihre weiße Stirne, meine Kuss als Abschiedsfand, drück auf ihre weiße Stirne. Der Soldat.